Kommt und die Herbstluft weht, ein Kälteschwind um die Tannen. O Kreuz und Buch und Mönchsgebet, wir müssen alle von dannen. Dämmert und dunkel und alt, du brennen die heiligen Quellen. Du Götter umschwebter, du grünender Wald, schon wird die Axt dich zu fällen. Geschlagenes Heer, erloschen sind unsere Sterne. O Island, du eisiger Felsenmeer, steigt auf uns aus nächtiger Ferne. Geschnäbelten Schiffen kommen. Die alten Götter, das alte Recht, die alten Nordmänner geschwommen.